Aufgabe 3c. 1. 030 45 76 98. 2. 0221 21 33 567. 3. 08486 1799. 4. 0771 44 22 24.